Ich sitz ohne Kummer da, fresse Pancakes im Park und mein Blick geht in den Himmel, Wind von Chemtrails verstrahlt wieder mal. Alles grau, du bist farbenfroh, aber deine Farbe wird von dieser Grauheit bedroht. Ich geh raus, alles tot, wer ist außer mir so? Bin draußen und schon seh ich laufend ne Show, die mich ankotzt. Die Kulissen sind so kahl, ich hab Angst. Doch tu ich dissen und ich mal mir die Welt aus, so wie ich sie gerne hätte, als gäbe es ein Seil, mit dem ich mich auf Sterne rette. Scheiße hängt mir wie ne Klette fest am Körper. Ich hör grad, wie du zu dir sagst, ich sei gestört, das kratzt mich kein bisschen. Du bist ein Flittchen von der Gesellschaft und dir gefällt das. Sag, empfindest du denn dabei keinen Selbsthass? Ach, was soll's, Mann, du weißt, wie ich die Welt hasse. Ich sag mir, bleib easy, take it down. Ich sag mir, bleib easy, take it down. Ich sag mir, bleib easy, take it down. Ich sag mir, bleib easy, tricky, yeah. Ich muss einfach easy bleiben und mich in den Frieden reiten. Auch wenn um mich Fliegen kreisen, muss ich auf die Fliegen scheißen. Ich kann reisen, doch wohin? Folge leise einem Wind, der die Richtung zeigt. Bin bereit, folge blind deinem Weg. Ich geh dort entlang und ich seh, wie sich einfach alles dreht. Aber ich verstehe diese Welt jetzt nicht mehr. Die Welt ist verkehrt, nur noch Geld ist in dieser blassen Welt etwas wert. Und es hält mich nicht, stellt mich jetzt auf ein Podest. Es fällt mir nicht leicht, es ist alles ein Protest. Die Menschen sind die Pest und sie halten daran fest. Ist das alles nur ein Test? Wenn ja, bin ich zu schlecht, aber was ist schon gerecht? Es kommt mir so gespielt vor, was ist hier noch echt? Mann, ich hab hier noch so viel vor. Hab mein Ziel vor Augen, bis ich sterbe. Und ich ernte so viel Scheiße, was ich dir lieber vererbe. Ich sag mir, bleib easy, trick it down. Ich sag mir, bleib easy, trick it down. Ich sag mir, bleib easy, bleib easy, bleib easy.